Das kann auch mit einem plumpen Bauern geschehen. Aber umso mehr mit unsereinem, einem modernen, gebildeten und nach einer bestimmten Richtung entwickelten Menschen. Denn, mein Bester, ist es sehr wichtig zu wissen, in welcher Richtung sich ein Mensch entwickelt hat. Und die Nerven, die haben sie ganz und gar vergessen. Heutzutage ist doch alles krank und defekt und gereizt. Und die Galle, wie viel Galle sie alle haben. Aber die ist doch, will ich Ihnen nur sagen, in manchen Fällen eine Quelle eigener Art. Und warum soll ich beunruhigt sein, wenn er frei in der Stadt umhergeht? Mag er doch vorläufig spazieren gehen. Ich weiß sowieso, dass er mir verfallen, dass er mein Opfer ist und nirgendwohin vor mir fortlaufen wird. Ja, und wohin sollte er auch fortlaufen? Ins Ausland etwa? Ins Ausland kann wohl ein Pole fliehen, aber nicht er. Umso weniger, als ich ihn ja beobachte und Maßnahmen ergriffen habe. Oder sollte er etwa ins Innere des Landes fliehen? Dort leben aber Bauern, echte, ungeschlachte russische Bauern. Da wird ein modern entwickelter Mensch eher das Zuchthaus vorziehen, als mit solchen Fremden, wie es unsere Bauern sind, leben zu wollen. Aber das ist ja alles Unsinn. Das sind reine Äußerlichkeiten. Was heißt das schon? Er könnte fliehen. Das ist Fachsimpelei. Die Hauptsache aber ist etwas anderes. Er wird mir nicht nur deshalb nicht entfliehen, weil er nirgends hinfliehen könnte, nein, er wird mir psychologisch nicht entfliehen. Wie finden Sie dieses Wort? Er wird mir dem Naturgesetz zufolge nicht entfliehen, selbst wenn er irgendwohin fliehen könnte. Haben Sie schon mal einen Falter vor einem Licht gesehen? Nun, genauso wird er die ganze Zeit mich umkreisen, wie ein Falter das Licht. Die Freiheit wird ihm unlieb werden, er wird nachdenklich werden, sich verwirren, sich in ein Netz verstricken und sich zu Tode zappeln. Und nicht nur das allein. Er wird mir selbst eine mathematische Auflösung des Exempels besorgen, so ein 2×2. Ich brauche ihm bloß eine Zeit geben, die lang genug ist. Und er wird mich die ganze Zeit umkreisen und immer kleinere und kleinere Kreise ziehen und plumps wird er mir direkt in den Mund fliegen und dann werde ich ihn verschlucken. Das ist doch sehr angenehm, nicht wahr? Sie glauben mir nicht?